hol mich hier raus. Ich habe keine Kraft zu kämpfen mehr. Ich denke jeden Tag darüber nach, wie werde ich Millionär? Das Essen schmeckt mir nicht. Und diese scheiß grauen Wände nehmen mir das Tageslicht. Auf Arbeit ist geschissen, sie wollen keinen Verbrecher. Sie treten dich nur in die Tonne und denken, sie wären besser als du. Nur weil du anders bist, bloß weil du andere Ziele hast, bist du für sie ein Terrorist. Sie kennen dich nicht mal, doch glauben alles zu wissen. Sie richten über dich in Gottes Namen ohne Gewissen. Ich habe darauf keinen Bock, auf diese ewige Kälte, in der die Hoffnung nichts zählt. Es ist nur wegen des Geldes, ich halt den Druck nicht mehr aus. Ich piss auf meine scheiß Einzimmerbude. Ich will eine Villa, Autos und im Notfall eine Hure. Mann, ich fick deine Kommune, denn dein Status ist nichts wert. Ich bewahre meine Ehre und werde mit Stolz sterben. Ich will hier raus, gib mir Flügel. Glaub mir, ich schreib das nicht zum Vergnügen. Ich will raus, gib mir Kraft, es gibt diese Zeiten, in der man's nicht alleine schafft. Ich will hier raus, gib mir Flügel, glaub mir, ich schreib das nicht zum Vergnügen. Ich will raus, gib mir Kraft, es gibt diese Zeit, in der man's nicht alleine schafft. Wieder mal depressiv allein zu Haus, wieder mal 2 Gramm eingekauft, wieder gebaut und einfach geraucht. Wieder der Gedanke, ich kann keinem vertrauen. Wieder mal dieser eine Traum und wieder diese Scheißstille in diesem Raum. Wieder mal nichts im Kühlschrank, wieder Déjà-vu, als der Bulle in der Tür stand. Wieder alles gegeben, nichts bekommen. Wieder mal pack ich meine Seele in den Song. Wieder mal zitter ich beim Einschlafen. Wieder mal träum ich von Eigenheim mit Garten. Und wieder die Träne, die fällt. Wieder steh ich in diesem Elend von Welt. Hol mich hier raus, ich bitte dich immer wieder, wenn ich aufwache, trifft ich es will nicht. Hier raus, gib mir Flügel, glaub mir, ich schreib das nicht zum Vergnügen. Ich will raus, gib mir Kraft, es gibt diese Zeit, in der man's nicht alleine schafft. Ich will hier raus, gib mir Flügel, glaub mir, ich schreib das nicht zum Vergnügen. Ich will raus, gib mir Kraft, es gibt diese Zeit, in der man's nicht alleine schafft.